die Angehörigen mehrerer Organisationen und die Bewohner im Kreis Songju vom Bezirk Nordgyeongsang Südkorea begannen am 14. Juli vor dem Rathaus des Kreises Songju zum Protest gegen den Beschluss der Regierung zur Saatstationierung eine Bewegung zum Kahlscheren. Sie verlangten, dass Park Geun-hye die volle Verantwortung für diesmalige Situation trage, zurücktreten und den Beschluss zur Saatstationierung, die die Existenzrechte der Bewohner des Kreises Songju gefährde, sofort zurücknehmen solle. Und am 15. Juli traten die südkoreanischen Studenten vor der US-Militärbasis Ryongsan in Seoul in den 48-Stunden-Sitzstreik gegen die Stationierung von Saat ein. Am 13. Juli behaupteten der Gouverneur des Bezirks Nordgyeongsang und die Abgeordneten des Bezirksparlaments, dass jener Beschluss völlig ungültig sei, weil dieser ohne nötige Schritte einschließlich der Veröffentlichung der genauen Informationen, die jeder akzeptieren könne, gefasst worden sei. So forderten sie die Regierung dazu auf, den Beschluss zu widerrufen. An demselben Tag kritisierten auch die südkoreanischen Massenmedien wie die Zeitung Kyunghyang-Sinmun und der Sender CBS in ihren Beiträgen den Beschluss der Regierung zur Saatstationierung.